Die peinliche Frage. Die Folter hat in Deutschland viele Namen. Aus dem römischen Recht übernimmt sie das Wort Tortur. Das Wort Marter aus dem Kirchenlatein des christlichen Glaubens. Im deutschen Rechtsgebrauch des Mittelalters wird sie peinliche oder scharfe Frage genannt. In der 1768 in Wien erschienenen Constitutio Criminalis Theresiana, der sogenannten Theresiana, wird die peinliche Frage im 38. Artikel, Paragraph 1, definiert. Die peinliche Frage ist ein rechtliches Zwangsmittel, um einen leugnenden Übeltäter, welcher der verübten Tat halber stark beschweret ist, in Abgang eines vollständigen Beweises zum Bekenntnis zu bringen oder allenfalls denselben von den ihm zur Last fallenden Verdacht und Inzüchten zu reinigen. Die peinliche Frage. Sie wurde gestellt in dunklen Kellergewölben, den Folterkammern. Anwesend waren neben dem Scharfrichter auch Gerichtsschreiber, deren Folterprotokolle, in denen penibel der Gang der Folterung beschrieben wird, vielfach erhalten geblieben sind. Die peinliche Frage steht für ein dunkles Kapitel deutscher Rechtsgeschichte. Die peinliche Frage bedeutete die Erpressung eines Geständnisses mit Hilfe der Folter. Die peinliche Frage steht für Daumenschrauben, Schnüre, spanische Stiefel, das Ausspannen auf der Leiter, den polnischen Bock, den gespickten Hasen, das Kopfband, das Brennen mit Lichtern, das Strecken am Kloben, das Ausdehnen auf der Streckbank, den stachligen Stuhl, die Wasserfolter, die eiserne Jungfrau, die bambergische Tortur und noch viele andere grauenvolle Instrumente. Instrumente, die erdacht worden waren, um unvorstellbare Qualen und fürchterliche Schmerzen zu erzeugen. Die Folter in der Antike. Der Gedanke, gegen einen leugnenden Angeklagten Zwang und Gewalt anzuwenden, findet sich bereits in verschiedenen antiken Kulturen. Die Griechen sollen noch, bevor sie geschriebene Gesetze hatten, die Folter für ein treffliches und unentbehrliches Mittel gehalten haben, Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Die Folter entsprach dem Rechtsempfinden des griechischen Volkes und wurde nach damaligem Befinden als anerkanntes Gerichtswerkzeug angesehen. Das hochentwickelte Kulturvolk Griechenlands, welches in den Wissenschaften und in den schönen Künsten so weitreichende Ideen entwickelt hatte, erkannte zwar die Absurdität der Folter, dennoch wurde die Abschaffung nie ernsthaft diskutiert. Aristoteles erkannte bereits in seinem Werk Rhetorik, dass nur der Schmerz den Sklaven zur Aussage führt und daher der Beweiskraft kein Gewicht beigemessen werden kann. Auch in der Komödie Die Frösche von Aristophanes wird deutlich, dass die Folter akzeptiertes Rechtsmittel war. Inwieweit ernsthafte Kritik am System der Folter durch Aristophanes geübt wird, oder ob hier nur die typische aristophanische Komik die Handlung vorgibt, bei dem am Ende der Gott Dionysos und sein Sklave Xanthias beide die Folter erleiden müssen, mag der Hörer selber entscheiden. Wenn der als Gott verkleidete Xanthias den Brotdiebstahl leugnet und dem Torwächter der Unterwelt Aiakos zuruft: »Sieh her, ich will ganz ehrlich mit dir handeln. Nimm meinen Sklaven da und foltere den, und findest du mich schuldig, schlag mich tot.« Worauf Aiakos fragt, ihn foltern, aber wie? Ohne Mitleid für den als Sklaven verkleideten Dionysos antwortet Xanthias: »Wie du willst, bind ihn auf die Leiter, hänge ihn und peitsche ihn mit dem Haarseil die Haut vom Leibe. Strecke ihn, nimm glühend Eisen, gieß ihm Essig ins Nasenloch, alles gleich, nur peitsche ihn nicht mit Lauch und Zwiebelröhrchen.« Nun sagt Aiakos, ganz nach griechischem Recht, ein billig Wort. und schlage ich dir den Kerl zum Krüppel. Hier ist das Geld für deinen Schaden.« Aber Xanthias, der so viel als Sklave vom Dionysos ertragen musste, erwidert: »Pah, schlepp ihn ohne weiteres fort zur Folter.« In dieser kurzen Szene zeigt sich griechisches Rechtsempfinden, in dem die Folter hauptsächlich angewendet wurde, nicht um einen leugnenden Angeklagten zum Geständnis zu bewegen, sondern vornehmlich, um die Aussage eines Sklaven zu verifizieren. Berief sich ein freier, griechischer Bürger auf seine Unschuld oder zum Beweis eines an ihm ergangenen Unrechts auf das Zeugnis eines Sklaven, musste die Aussage des Sklavens mittels seiner Folterung bestätigt werden. Erst dann galt sie als vertrauenswürdig. Eine Denkweise, die dazu führte, dass die Gerichtsbarkeit mit den zahlreichen Anfragen zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Aussagen von Sklaven nicht mehr nachkommen konnte, sodass neben der öffentlichen Folterung auch die Privatfolterung erlaubt wurde. Welch entsetzlichen Schmerzen die Sklaven dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit erdulden mussten, lässt sich nur mit Grauen erahnen. Fürchterliche Methoden, die auch in späteren Jahren in Rom Anwendung fanden, waren damals schon im Gebrauch. Im Römischen Reich wurde die Folter gleichermaßen eingesetzt. Und der perfide Gedanke, dass man einem Sklaven nur dann Glauben schenken durfte, wenn er seine Aussage durch die Erduldung der Folter bekräftigte, bestand weiterhin. Lucius Seneca interpretierte die stoische Erleidung der Folter als tugendhaft, als er schrieb: »Wenn jemand Foltern tapfer erduldet, besitzt er alle Eigenschaften der sittlichen Vollkommenheit.« Der römische Dichter und ehemalige Sklave Publius Sirus widersprach der Auffassung und akzentuierte: »Auch die Unschuldigen zwingt der Schmerz zu lügen.« Angewandte Foltermethoden im antiken Griechenland und Rom. Bei Aristophanes kam eine perfide Folter schon zur Rede. Die Essigfolter war eine besonders qualvolle Folter. Dem Opfer wurde eine Essigmischung in die Nase gegossen, während dieses kopfüber aufgehangen war. Hier drohte schnell der Erstickungstod, weil das Wasser keinen freien Abfluss fand. Eine der häufig angewandten Foltermaschinen war der sogenannte Ekuleus, eine Einrichtung, welche dazu diente, den Körper des Opfers zu strecken und die auf den Rücken zusammengebundenen Arme rückwärts auszuziehen, sodass die Hände über den Kopf ragten. Dabei wurden die Arme förmlich aus den Gelenken gerissen. Diese Folter wurde auch öffentlich durchgeführt. Dabei stand der Ekuleus auf einem höheren Gerüst, Castada genannt, damit das umstehende Volk die Folterung besser beobachten konnte. Bei schwereren Verbrechen konnte diese Folter noch weiter verschärft werden. Dazu wurden die Unci, Ungulae und Cardi benutzt. Diese waren ein, zwei und mehr zackige Haken und Kämme, die dem Opfer während der Streckung ganze Stücke Fleisch aus dem Körper rissen. Eine weitere grauenvolle Folterung war das Tormentum Ignis. Dabei musste das Opfer mit bloßen Füßen über brennende Kohlen gehen oder man fesselte ihn auf eine Bank und stellte Pfannen mit glühenden Kohlen auf seinen Körper ab. Diese Folter wurde bei schweren oder politischen Verbrechern angewandt. Minderschwere Folterinstrumente waren die Plumpatae und Flagella. Hierbei wurden die Opfer mittels eines Dreschflegels schwer durchgeprügelt. Weiter gab es die Tormentum Famis, die Hungerfolter, die Tormentum Sitis, die Durstfolter, die Tormentum Vigilae, die Wachfolter. Bei der Tormentum cum Cabra wurden Ziegen eingesetzt. Dem Opfer wurden die Fußsohlen mit Salz eingeschmiert, welches die Ziegen mit ihren rauen Zungen ableckten, und dabei leckten die Ziegen aber nicht nur das Salz ab, sondern auch die Haut von den Fußsohlen. Teilweise leckten die Ziegen die Füße bis zu den Knochen des Opfers ab. Das Tormentum exale et linteo, die Salzfolter, gehörte zu den gefährlichsten Methoden. Es wurde ein kleines Tuch in eine starke Salzlösung getränkt und dem Opfer nass in den Mund bis in den Rachen eingeführt. Durch die Schluckbewegungen der Speiseröhre wurde dieses auch immer weiter verschluckt und der Gefolterte geriet dadurch in die Gefahr zu ersticken. Das Tormentum cum scarabeo bestand darin, dass dem Opfer ein Feuerwurm auf den bloßen Leib gelegt und mit einem Gefäß zugedeckt wurde. Das Tier fügte den Gefolterten furchtbare Qualen und Entzündungen mit seinen feinen Borsten zu. Oft wurden für diesen Zweck auch Hornissen verwendet, die den Geplagten mit ihren Stichen traktierten. Das Tormentum funis corde bestand darin, dass man das Opfer an den auf dem Rücken gebundenen Händen mittels einer Schnur aufzog und ihn so hängen ließ. Wollte diese qualvolle Folter, bei welcher die Schnur tief in das Fleisch einzuschneiden pflegte, noch nicht genügend wirken, dann wurde der Körper des Hängenden in eine schaukelnde Bewegung gebracht. Dadurch nahmen die Schmerzen gewaltig zu. Die Folter in Deutschland. Bei den altgermanischen Völkern wurde das Recht so verstanden, dass nicht der Beschuldigte mit Beweisen überführt werden musste, sondern dass dieser seine Unschuld zu beweisen hätte. Ein altes Beweisrecht war zum Beispiel das sogenannte Barrecht. Hierbei wurde der Beschuldigte an die Bahre desjenigen geführt, den er getötet haben sollte. Wenn nun die Wunden des Toten erneut anfingen zu bluten, so war der Beweis gegeben, dass der Mörder zur Bahre geführt worden war. Mit diesem unwissenschaftlichen System sollte demnach Schuld oder Unschuld bewiesen werden. Das eigentliche Mittelalter kennt als Mittel des Beweisverfahrens noch den Reinigungseid, die Eideshelfer und das Gottesurteil. Der Eid galt als wichtiges Instrument, um sich von Schuld loszusagen. Es gab Fälle, in denen sich der Beschuldigte losschwören konnte. Dabei musste der Eid von sogenannten Eidhelfern unterstützt werden. In der Regel waren es 6 Eidhelfer, sodass also 7 Eide gesprochen wurden. Und der Beschuldigte beschwor so übersiebend seine Unschuld. Wo nun der Eid nicht ausreichte, konnte das Gottesurteil angerufen werden. Hier lag der Gedanke zugrunde, dass Gott als ein gerechter Gott den auf Gott vertrauenden Unschuldigen beschützen würde. Hierbei wurden der Zweikampf, die Feuer- oder Wasserprobe eingesetzt. In der lübeckischen Chronik von Hans Regkmann aus dem 16. Jahrhundert ist eine Art von Feuerprobe geschildert, die den naiven Volksglauben aufzeigt. Zu Wittenberge im Lande Mecklenburg war ein Mann beschuldigt, dass er sollte etliche Häuser angesteckt haben. Er verneinte solches und vermaß sich auf seine Unschuld, dass er ein glühendes Eisen tragen wollte. Es ward ihm in die Hand getan. Und er trug es ohne Schreien. Da er zu dem Kirchhof kam, warf er es aus der Hand und es verschwand. Ein Jahr danach fand einer das Eisen im Sande und verbrannte sich die Hand daran. Die dabei waren, verwunderten sich des und sagten es dem Vogt. Der Vogt erinnerte sich der vorigen Geschichte und ließ den Kerl verhaften. Der bekannte nun, dass er die Häuser angesteckt hatte und ward aufs Rad gesetzt. Bei der Feuerprobe musste also ein glühendes Stück Eisen eine bestimmte Strecke getragen werden oder der Beschuldigte musste über glühende Kohlen gehen. Beim Kesselfang musste er den Arm in siedend heißes Wasser halten. Blieb er bei diesen Proben unverletzt, so galt seine Unschuld als erwiesen. Bei der Wasserprobe wurden dem Beschuldigten die Daumen an die Zehen gebunden und so gefesselt wurde der Beschuldigte ins Wasser geworfen. Ging er dabei unter, so war seine Unschuld bewiesen und man versuchte, den Beschuldigten noch bevor er ertrank, aus dem Wasser zu ziehen. Kam es dabei dann ungewollt zum Todesfall, wurde es als Verfahrensfehler interpretiert. Diese Probe wurde auch noch weit nach dem 15. Jahrhundert bei Frauen, die der Hexerei angeklagt wurden, angewandt. Im 15. Jahrhundert setzte sich der Gedanke durch, dass das Geständnis des Beschuldigten viel sicherer sei, um am zuverlässigsten zu einem gerechten Urteil führe. Die Gerichte fingen an, zum Teil auf kaiserliche Privilegien gestützt und nach dem Vorbild der geistlichen Gerichte alles vom Geständnis der Beschuldigten abhängig zu machen. Als Mittel hierzu wurde, wieder nach dem Vorbild der geistlichen Gerichte und der römischen Praxis, zur Folter gegriffen, welche nun nach und nach durch Landesgesetze und im 16. Jahrhundert durch die Reichsgesetzgebung bestätigt wurde. Bedingungen für die Anwendung der Folter waren, dass gegen den Beschuldigten ein starker Verdacht vorliege und durch Beweis die Wahrheit noch nicht entdeckt worden sei oder in der Folge entdeckt werden könnte. Ebenso sollte der Beschuldigte fähig sein, die Folter auszuhalten. Diese Bestimmung wurde aber sehr großzügig ausgelegt, so dass auch 8-jährige Kinder und 80-jährige Frauen die Folter erdulden mussten. Weiter sollten hohe Adels- und Gerichtspersonen, fürstliche Räte und Soldaten von der Folter verschont bleiben, aber auch hier kam es zu Ausnahmen. Die Folter wurde in unterschiedliche Grade eingeteilt. Das Gericht legte je nach Schwere der Anschuldigung den Grad fest, teilte seine Entscheidung aber nicht dem Beschuldigten mit. In einigen Ländern war der geringste Grad der Folter lediglich, dass dem Beschuldigten die Folterinstrumente gezeigt und erklärt wurde, wie sie bei dem Beschuldigten angewendet werden würden. Da der Beschuldigte nicht den Grad seiner Folter kannte, wusste er also nicht, ob er nach der Erklärung der Instrumente die Durchführung der Folter erleiden musste. In der bloßen Ansehung der Folterinstrumente mag mancher schon bereit gewesen sein, ein Geständnis abzulegen. Während nun in einigen Ländern der erste oder geringste Grad der Folterung die Ansehung und Erklärung der Folterinstrumente war, kamen in anderen Ländern bereits die Schnüre, die Daumenschrauben oder die spanischen Stiefel zum Einsatz. Der zweite Grad bestand nach dem sächsischen Recht darin, dass der Angeklagte auf die Leiter gezogen, ihm die spanischen Stiefel angelegt und seine Glieder auf der Leiter ausgestreckt und auseinandergezogen wurden. An anderen Orten wurde der Beschuldigte bei der Folter zweiten Grades mit auf den Rücken gebundenen Händen an den Kloben aufgezogen und eine Zeit lang hängen gelassen. Der dritte Grad der Folter bestand nach sächsischem Recht darin, dass der auf der Leiter aufgespannte Beschuldigte mit brennenden Schwefelpflastern oder Pechfackeln gequält wurde. Auch wurden ihm spitz gemachte Kienhölzer unter die Nägel geschlagen und angezündet. An anderen Orten bedeutete der dritte Grad, dass nach dem Aufziehen des Beschuldigten Gewichte an seinen Füßen befestigt und noch zusätzlich an die Seile geschlagen wurde. Die Folterinstrumente. Die Daumenstöcke oder Daumenschrauben. Die Daumenstöcke oder Daumenschrauben waren Instrumente aus 2 Stück Eisen, in welche die Daumen gelegt wurden. Mit Hilfe 2 Schrauben wurde das untere mit dem oberen Eisenstück zusammengepresst und die dazwischen liegenden Daumen fast zerquetscht. Mit der Zeit ließen aber die Schmerzen nach und so klopfte der Scharfrichter, um die Schmerzen wieder zu erhöhen, mit dem Schraubenschlüssel auf die Eisenstücke. Um eine Gewöhnung an den Schmerz zu verhindern, wurden nach einiger Zeit die Daumenschrauben wieder gelöst, um daraufhin wieder vom Scharfrichter zugeschraubt zu werden. Obwohl der Schmerz ungeheuer stark war und die Gepeinigten sich vor Schmerzen krümmten, laut schrien und jammerten, wurde diese Folter häufig ohne ein Geständnis abzulegen überstanden. Die Schnüre waren eine gefürchtete Foltermethode. Und wenn auch gerade in der Anwendung dieses Mittels unterschiedliche Handhabungen angewandt wurden, bereitete jede Art die größten Schmerzen. Die Schriftsteller, welche die Prozedur beschreiben, als auch die Scharfrichter, welche sie anwandten, waren darin einig, dass, falls jemand das Schnüren aushalte, ohne ein Geständnis abzulegen, nur sehr wenig Hoffnung bestände, dass der Gepeinigte trotz weiterer Folter gestehen würde. Im Allgemeinen wurden Schnüre aus Haarseilen oder Hanf dem Beschuldigten um die Handgelenke gelegt, und die Scharfrichterknechte zogen dann scharf hin und her, als ob sie sägen würden. Dabei wurde die Haut glatt durchschnitten, und die Einschneidungen konnten direkt bis auf die Knochen gehen. Diese letztere Wirkung war in der Regel aber nicht beabsichtigt, weil der Schmerz mit der Tiefe der Schnitte abnahm. An anderen Orten wurden auch die Arme so scharf geschnürt, dass das Fleisch zwischen den einzelnen Umwindungen hervorquoll. Die Leinen konnten dann zwar nicht mehr hin und her gezogen werden, aber zur Erhöhung der Qual schlug der Scharfrichter fortgesetzt mit einer Leine auf die Arme. In Sachsen wurden meist mehrere Umschläge um beide Arme gemacht, und die Scharfrichterknechte zogen dann mit scharfem Ruck die Leine straff. Dabei musste sehr aufgepasst werden, dass den Gepeinigten nicht die Arme gebrochen wurden. Die spanischen Stiefel oder Beinschrauben. Diese waren den Daumenschrauben in der Konstruktion ziemlich ähnlich. Sie bestanden ebenfalls aus einem unteren Brett und aus einem oberen Teil, der mittels Schrauben gegen die untere Hälfte angepresst werden konnte. Der untere Teil wurde dem Beschuldigten an die Wade gelegt, der obere Teil, welcher mit einer Vertiefung versehen war, in die das Bein passte, übte einen starken Druck auf das Schienbein aus. Der Schmerz wurde noch dadurch vergrößert, dass die Vertiefung nicht glatt geschliffen, sondern inwendig mit vielen Kerben und Zacken versehen war. Wurden die Stiefel vom Scharfrichter allzu kräftig geschraubt, dann floss das Blut in Strömen, so dass es notwendig war, die Stiefel nach dem Gebrauch besonders zu reinigen und die Schraubengänge frisch zu schmieren. Wenn aber auch nicht bis zum Blutverlust zugeschraubt wurde, so sah doch das Bein nach Abnahme des Instrumentes braun und blau aus. Knochenbrüche kamen nicht vor, da die Vertiefungen in dem Oberholz und das Nachgeben der weichen menschlichen Wade Raum genug für den Knochen ließen. Die Beinschrauben wurden in den seltensten Fällen als alleiniges Folterwerkzeug angewandt, sondern man legte sie gewöhnlich dem Beschuldigten an, während er auf der Streckbank oder der Leiter gestreckt wurde. Die Scharfrichter pflegten auch an den spanischen Stiefeln die Schrauben wiederholt zu lockern und wieder fest anzuziehen, damit der Schmerz stets erneuert wurde. Um diese Folter noch qualvoller zu machen, klopften sie auch kräftig mit dem Schraubenschlüssel auf die Stiefel. Vielfach wurden die Stiefel bei denen der Hexerei Beschuldigten angelegt und damit schlussendlich ein Geständnis unter den zusätzlichen Schmerzen der Streckung auf der Leiter erpresst. Die Leiter. Die Leiter gehörte zu den am meisten angewandten Foltermethoden. Sie bildete geradezu den Mittelpunkt des ganzen Systems. Wie schon der Name andeutet, bestand dieses Instrument aus zwei parallelen Pfosten, die durch Querpfosten verbunden waren und glich somit einer gewöhnlichen Leiter, war aber stärker gebaut und erheblich breiter. In der Regel waren an der unteren Sprosse Ringe angebracht, an denen die Fußgelenke befestigt werden konnten. An der obersten Sprosse war ein Kloben befestigt, durch den ein Strick lief. Der Beschuldigte, dem die Leiterfolter zugedacht war, wurde meist völlig entkleidet, dann band man ihm die Arme auf dem Rücken zusammen, befestigte den Strick, welcher durch den Kloben lief, an den Händen des Opfers und zog dann so lange an, bis die Arme rückwärts emporgebunden waren und über dem Kopf standen. Durch diese Prozedur wurden, ähnlich wie dies beim römischen Ekoleus geschah, die Arme geradezu aus den Gelenken gerissen. Man kann sich kaum vorstellen, dass diese Verrenkung überhaupt ein Mensch ertragen konnte. Aber das bloße Rückwärtswinden der Arme hat selten genügt, ein Geständnis herbeizuführen. Mit dem bloßen Ausziehen der Arme hat man sich deshalb auch fast niemals begnügt, sondern der Strick wurde emporgezogen, dass der ganze Körper gedehnt wurde, und zwar so ausgiebig, dass, wie es bei den meisten Schriftstellern heißt, man ein Licht durch den Körper scheinen sah oder sogar die Eingeweide durchblicken konnte. Diese Qual wurde oft bis zu einer Stunde ausgedehnt. Man ließ aber auch hierbei den Gepeinigten nicht ruhig in seiner qualvollen Situation schweben, sondern lockerte, um die fürchterlichen Schmerzen immer zu erneuern, den Strick, ließ den Gefolterten einige Sprossen herab und zog dann von neuem an. Dem gestreckten Beschuldigten wurden, wenn er noch nicht gestehen wollte, die Beinschrauben angelegt. Damit war dann in der Regel die Folter beendet. Bei ganz schweren Verbrechen, also bei denen der Hexerei und Zauberei Beschuldigten, wendete man aber noch ein weiteres Mittel an. Man tröpfelte auf dem bloßen Körper brennenden Schwefel oder brennendes Pech, oder man machte aus diesen Substanzen Pflaster, die man auf dem Körper legte und anzündete. Diese bestialische Folter wurde allerdings nur selten und nur im letzten Grad der Tortur angewandt. Das Aufziehen wurde an manchen Orten auch ohne Leiter vorgenommen. Man hatte dann in der Decke der Folterkammer eine Rolle befestigt, durch die ein Strick lief. Die Beschuldigten wurden dabei in gleicher Weise wie beim Aufziehen auf der Leiter die Hände auf den Rücken zusammengebunden und er wurde dann mittels des Strickes hochgezogen. Um die Ausdehnung zu vermehren, befestigte man an den Fußgelenken schwere Steine oder Gewichte. Auf demselben Prinzip beruhte auch der Wipp- und Schnellgalgen, ein Apparat, an dem der Beschuldigte hochgezogen und dann fallen gelassen wurde. Das mecklenburgische Instrument oder der polnische Bock wurde fast ausschließlich bei denen der Hexerei Beschuldigten angewandt. Es handelte sich hierbei um eine Kombination von Daumen- und Zehenschrauben. Den Beschuldigten wurden dabei die Zehen mit den Daumen eingeklemmt und zusammengeschraubt. Das unglückliche Opfer musste dann in einer qualvollen Zusammenkrümmung die fürchterlichen Schmerzen ertragen. Der gespickte Hase war eine Walze, die mit vielen Zacken versehen war. Diese Walze konnte an der Leiter befestigt werden, und zwar so, dass der Rücken des Aufgezogenen über die Walze geschleift wurde, wodurch heftige Schmerzen entstanden. Dem hartnäckig Leugnenden wurden wohl auch spitze Holzstücke unter die Fingernägel getrieben, wodurch geradezu unerträgliche Schmerzen entstanden. Diese Grausamkeit ist aber nur selten angewandt worden. Instrumente wie den stachligen Sessel, stachlige Stühle, stachlige Wiegen, stachlige Schuhe, glühende Eisen und brennende Eier, die dänischen Mäntel, spanische Kappen, braunschweigische Stiefel oder gar die eiserne Jungfrau sind wohl hin und wieder zu Zeiten, in denen man die Folter wieder einführte, angewandt worden. Das deutsche Recht hat aber zumeist auf diese Folterinstrumente verzichtet. Folterdokument aus dem Jahr 1639. Die Inquisitin war um 3:45 in die Marterkammer gebracht und nochmals zum Geständnis der Wahrheit ermahnt worden. Nach Erledigung aller Formalitäten war es 4:45 geworden und die Inquisitin antwortete: »Herr Amtmann und ihr anderen zünftigen Herren, ich bin keine Hexe, Zauberin, Unholdin noch Milchdiebin, sondern von dem Laster so reine als die liebe Sonne am Himmel, das glaubet mir nur, es ist auf meine Seele wahr. Sie wüsste weiter nichts, man möchte sie martern, peinigen, dehnen, zerren oder reißen, wie man wollte. Währenddessen ordnete der Scharfrichter seine Instrumente. Die Inquisitin tat zwar so, als sehe sie dies nicht. Sie blickte aber doch heimlich hin und zog die Schultern hoch. Der Amtmann fragte nun mit dem ersten Artikel, ob es nicht so sei, dass die Inquisitin sich der Hex und Zauberei bedienen würde. Die Inquisitin darauf? Nein, durchaus nicht. Sie wäre eine ehrliche Frau und keine Hexe. Der Amtmann übergab sie darauf dem Scharfrichter und sagte: Meister Hans, weil dieses trotzige und verstockte Weib sich durch gütiges Zureden nicht gewinnen lassen will, ihre Untaten zu bekennen, so übergebe ich sie dir hiermit, dem beschlossenen Urteil gemäß mit ihr zu verfahren. Darauf antwortete der Scharfrichter mit schuldigster Ehrerbietung, er wollte, was durch Urteil und Recht beschlossen sei und ihm jetzt befohlen werde, ganz gehorsam erfüllen. Er mahnte dann die Inquisitin nochmal, bevor er nun zur Tat schreiten würde, in sich zu gehen und zu erkennen, dass nun die letzte Gelegenheit wäre, alles zu bekennen, was ihr vorgeworfen wird. Sie möchte sich ja nicht durch ihren Buhlen, den bösen Teufel, bereden lassen, dass es gut ausgehen würde, weil er ihr beistehen wolle. Denn derselbe wäre ein Lügner und hätte schon unzählig viele Beschuldigte auf solche Art betrogen, indem, wenn diese erst grausame Marter ausgestanden hätten, er von ihnen geschieden und sie im Stich gelassen habe. Er, der Scharfrichter, hätte schon mehr dergleichen blanken Mütter und Teufelsschwestern unter Händen gehabt, die sich wohl noch störrischer angestellt, aber am Ende doch alles zugegeben hätten. Jesus Christus, welcher der höllischen Schlangen den Kopf zertreten und die Werke des Teufels zerstört hat, würde auch hier seine Gnade geben, dass der Satan mit aller seiner Tücke Macht und List weichen müsste. Die Inquisitin antwortete: Ei, Meister Hans, was meint ihr denn? Ich bin keine Hexe, sondern so rein wie die liebe Sonne. Ich praktiziere keine Zauberei und Schwarzkunst. Der Scharfrichter nun: Ja, ja, das sind eben die Rechten, welche so rein sein wollen. Mit Gottes Hilfe und Beistand würde man es bald erfahren, wie reine sie wäre. Daraufhin ergriff er sie und entkleidete sie mit Hilfe seines Knechts bis aufs Hemd. Währenddessen schwieg die Inquisitin ganz still und sah auf die Erde. Der Amtmann und die anderen Gerichtspersonen ließen mit ihren Ermahnen, Drohen und Warnen nicht nach, in der Hoffnung, das Bekenntnis in Güte zu erlangen. Es war aber alles vergebens, als wenn man zu einem Stock oder Stein redete. Darauf musste die Inquisitin sich auf einen Schemel niedersetzen, und der Scharfrichter band ihr die Hände auf dem Rücken zusammen, so daß die beiden Daumen nebeneinander kamen. Dann, es wurde gerade 5 Uhr, nahm er die Daumenschrauben und schraubte damit zum ersten Mal zu. Die Inquisitin drückte die Augen zu und verzog den Mund vor Schmerzen. Dabei schrie und fluchte sie unflätig. Au weh, wie drücket das Schelmending so hart! Der Amtmann verbat ihr das Fluchen. Stattdessen sollte sie lieber beten und ihre Sünde und ihre anderen freveligen Reden bekennen. Der Scharfrichter drohte, das wäre jetzt nur der Anfang und ein Kinderspiel. Er wollte ihr schon besser kommen, löste die Daumenschrauben und schraubte dieselben erneut zu. Die Inquisitin rief da: halt ein, es geschieht mir Gewalt und Unrecht. Ihr werdet es vor Gott zu verantworten haben, dass ihr mich, arme Frau, so peiniget und quälet, da ich doch unschuldig bin. Schrie weiter: auf weh, ach! Ach, ich vergehe, ich bin keine Hexe. Ich weiß nichts vom Teufel. Ich habe ihn nicht gesehen, nichts von ihm gelernt, auch keinen Menschen noch Vieh etwas zuleide getan. Der Amtmann sagte, man täte ihr nicht zu viel, sondern was Urteil und Recht mit sich gebracht hätten, und dieses wäre noch nichts gegen die andere Marter und Pein, womit man sie noch weiter belegen würde, wenn sie ihr verstocktes Herz und Gemüt nicht ändere und sich erweichen ließe und endlich die Wahrheit bekenne. Indes löste der Scharfrichter die Daumenschrauben wieder. Die Inquisitin fing an zu lachen und fragte, wie sie denn sprechen solle, und bat darum, man möchte es ihr doch vorsagen. Und dabei waren ihre Augen so greulich anzusehen, als wenn der böse Feind sie leibhaftig besessen hätte und aus denselben herausguckte. Der Amtmann ließ nun durch den Protokollführer das bei der Hexenfolter übliche Gebet laut ablesen und beten. Der Scharfrichter holte nun die Schnüre. Während die Gerichtspersonen weiter auf die Inquisitin einredeten, damit sie bekenne. Aber alles war vergeblich, weil der Satan sie, dem äußerlichen Ansehen nach, mehr und mehr verhärtete. Wie nun der Scharfrichter nebst seinem Knecht anfing, die Inquisitin zu schnüren, fing sie erschrecklich an zu schreien. »Ach, ach, ach, hau weh dieses... dass Gott sich erbarme. Was sage ich doch? Was spreche ich doch? Du liebes Göttchen, gib mir es doch ein.« Der Amtmann fragte, wen sie mit dem Wort Göttchen meinte. Die Inquisitin gab zur Antwort, auch sie wüsste es nicht. Oh weh, ich sterbe. Höret auf, ich will alles sagen, was ich weiß. Herr Jesus, höret auf, ich weiß nichts als nur einen Segen. Den habe ich von meiner Großmutter gelernt. Wie denn derselbe laute? Fragte der Amtmann. Die Inquisitin wollte es erzählen, wenn Meister Hans innehielte, denn sie könnte es vor Schmerzen nicht sagen. Der Amtmann befahl dem Scharfrichter, ein wenig mit den Schnüren innezuhalten, welches dann auch geschah, und die Inquisitin sagte daraufhin, ihre Großmutter Blocksbergs Elsa hätte ihr folgenden Segen gelehret, um den Leuten die kalte Gicht dadurch zu vertreiben, nämlich Turteltäubchen ohne Gallen, kalte Gichtchen, du sollst fallen. Sonst wüsste sie nichts, man möchte sie doch nur gehen lassen. Sie wäre ja schon genug gequält worden. Weil sie nichts weiteres sagen wollte, fuhr der Scharfrichter mit dem Schnüren wieder fort. Anfangs stieß die Inquisitin noch etliche helle Schreie aus, wurde dann aber bald ganz still. Als sie begann, mit den Lippen zu brabbeln, fragte der Amtmann, warum sie den Mund so bewege. Die Inquisitin antwortete, dass sie bete. Der Amtmann darauf, warum sie es nicht laut täte und was der Inhalt derselben wäre. Die Inquisitin sagte, dass sie den Spruch auch von ihrer Großmutter hätte, einer weit und breit bekannten Kräuterfrau vom Harz und ihrem Vetter, dem alten Hansen aus der Baumannshöhle. Er lautete, »Vor dem bösen Geist und Woland und Meister Hansen des Henkers Hand, davor kreuzige und segne sich jedermann und laufe, wer entlaufen kann.« Obwohl man die Inquisitin sehr eindringlich ermahnte, sich nicht selber noch mehr Pein zuzuziehen, denn sie würde die ganze Folter doch nicht aushalten können, man sehe es ihr jetzt schon an, antwortete diese nur, dass sie nicht mehr erzählen könnte und sie ein Christenmensch wäre und man aus ihr nichts herausbringen könnte. Dabei machte sie eine höhnische Miene, als wenn sie das alles nichts anginge. Nun war es mittlerweile 5:30 geworden, und Meister Hans führte sie zur Leiter, band ihre beiden bloßen Beine mit einem Strick daran fest, so daß sie nicht mehr auf den Boden aufsetzen konnten, fesselte dann ihre Hände auf den Rücken und zog sie nun auf die Leiter hoch, so daß die Arme rausgedreht wurden. Die Inquisitin wurde nun vor Schmerzen ohnmächtig, und konnte erst wieder von dem Scharfrichter ins Leben zurückgerufen werden. Charakteristisch für den Aberglauben jener Zeit wurde im Protokoll weiter festgehalten: Wie nun der Protokollführer die Feder ins Tintenfass tauchen und den Verlauf niederschreiben wollte, bemerkte er, dass eine kleine Maus mit geschlitzten Ohren auf den Hinterbeinen auf seinem Protokoll saß und mit den Vorderbeinen Männchen gegen ihn machte. Keiner von den Anwesenden hatte gesehen, wie, wann und auf welche Art und Weise sie auf den Tisch gelangt war, der doch mitten in der Folterstube stand und sie alle da herumsaßen. Als aber der Amtmann anschellte und dadurch ein Zeichen gab, dass der Diener hereinkommen sollte, sprang die Maus ganz behende vom Tisch herab und entwischte, ehe der Diener noch hinzukam, in einen ganz kleinen Spalt zwischen den Dielen. Und obwohl der Diener mit der Spitze eines Stockes da reinstocherte, war doch keine Maus mehr zu sehen noch zu hören. Man setzte sich daher wieder an den Tisch, und der Scharfrichter, der inzwischen die Streckung unterbrochen hatte, fuhr in seinem Handwerk fort. Als dieser die Inquisitin wieder zwei Sprossen in die Höhe zog, erhob sich ein überaus starker Sturmwind, welcher so gewaltig wider die Fenster der Folterstube ging, dass man meinte, sie würden mitsamt den Rahmen hinein und zu tausend Stücken fallen. Währenddessen wurde das Gebet »Heilige Dreifaltigkeit, wohne uns bei« gebetet. Die Inquisitin schrie dabei: »Hilf mir! Hilf mir! Ach, geschwinde! Geschwinde! Ich sterbe!« Der Amtmann fragte, wen sie rufe, der ihr helfen sollte. Die Inquisitin aber wollte nicht antworten, sondern winselte nur: »Ach, ach, ach, du liebes Göttchen! Hilf mir, hilf mir. Bald, bald, ha, komme doch!« Dabei kam die schon erwähnte Maus wieder aus dem Ritz oder Spalt hervorgesprungen und lief gleich wie der Blitz zu der auf der Leiter in Suspenso hängenden Inquisitin. Der Scharfrichter und sein Knecht warfen mit Stäben nach der Maus. Ebenso schlug der Amtsdiener, der hineingerufen wurde, mit einem Schlüsselbund tapfer nach der Maus. Aber sie alle konnten die Maus nicht treffen, weil diese hoch über die Schlüssel und Stäbe hin und her sprang, als wenn sie Flügel hätte. Verschwand auch in einem Augenblick, und man sah sie nicht noch einmal. Da legte sich auch der Sturmwind, und alles ward still. Von den meisten Schlüsseln aber waren die Kämme abgebrochen oder doch krumm, dass man sie wieder machen lassen musste. Der Scharfrichter machte in seiner Arbeit weiter, klopfte mit einem kleinen Stäbelein der Inquisitin auf die Schienbeine und fragte, ob es nicht bald Zeit wäre, dass sie bekenne. Die Inquisitin fing hierauf an, laut zu rufen und sich zu bewegen, als wenn sie große Schmerzen empfände. Dabei klopfte der Scharfrichter nur sanft mit dem Stäbelein. Sie verlangte, man sollte sie losmachen, denn sie wollte bekennen. Als nun der Scharfrichter die Streckung in etwas nachließ und sie ermahnte, ihrem Versprechen nachzukommen, gab sie zur Antwort, ja, sie wollte sprechen, sie wäre eine Hexe, weil man es doch so wünschte. Meister Hans hätte ja viele Hexen unter seinen Händen gehabt und mit angehöret, was sie bekannt und ausgesagt hätten, der möchte ihr doch was davon vorschwatzen, dass sie sich danach richten könnte. Der Scharfrichter antwortete, er wollte ihr schon zeigen, was sie sagen sollte, zog sie ein wenig mit den Armen wieder in die Höhe und setzte um 5:45 ihr auf jedes Schienbein eine Beinschraube. Fragte nun nochmal, ob sie reden wollte oder er zuschrauben sollte. Sie hätte die Gerichte und ihn genug geäfft, es müsste wohl noch anderer Ernst gebraucht werden. Dabei fuhr er mit dem Schlüssel nach dem Schrauben an dem rechten Bein, als wenn er zuschrauben wollte. Die Inquisitin aber rief: »Meister Hans, du Gemach, Gemach, lass mich doch erst recht besinnen.« Der Scharfrichter: »Ei was, besinnen, du hast Zeit genug gehabt«, schraubte also am rechten Bein zu. Die Inquisitin schrie, »Auweh, auweh, ihr bringt mich ja ums Leben! Ist denn kein Aufhören und Erbarmen? Ein Pferd könnte es ja nicht ausstehen.« Der Scharfrichter aber, »Es ist da kein Aufhören, du bist eine verstockte Zauberin«, schraubte auch am linken Bein gleichfalls zu. Nun passierte der Inquisitin etwas Menschliches, wodurch sie sich erst recht in üblen Geruch setzte. Die würdigen Herren hielten sich deshalb die Nasen zu, aber die Folter wurde fortgesetzt, und als der Scharfrichter der Inquisitin, um den Schmerz zu erhöhen, noch mit dem Schraubschlüssel auf die Beinschrauben klopfte, rief sie, »Ach, machet mich los, tut mich herab, nehmt mir die peinigen Dinger von den Beinen weg, ich will nun alles bekennen, was ich kann, weiß und getan habe.« Der Amtmann sagte, »Du hast uns Mühe und Ungelegenheiten genug gemacht und uns etliche Mal getäuschet. Wir glauben dir nichts mehr, wenn man dich schon von der Leiter lasset, bleibst du doch bei deinem verstockten Sinn.« Die Inquisitin rief, »Nein, nein, ich bitte euch um Gottes Willen, machet mich ledig, ich kann's nicht länger ausstehen, ich will alles bekennen. Der böse Feind ist all von mir weg. Er sagte zu mir zu guter Letzt, er könne mir nichts mehr helfen. Ich wäre ohnedem nun alt. Er wollte sehen, wo er eine Junge wieder herbekäme. Pfui, des garstigen Schelms.« Jedenfalls hat dieser letzte Ausruf genügt, denn die Inquisitin wurde nunmehr, wie das Protokoll ziemlich umständlich auseinandersetzt, von der Folter befreit. Diesmal hielt sie ihr Versprechen, alles zu bekennen. Dabei tischte sie dem Gericht eine ausgedachte Geschichte auf, die aber dem gängigen Zeitgeist des Aberglaubens entsprach. Ähnlich wie die im Folterprotokoll festgehaltene Erscheinung der Maus. Dieses Ereignis ist besonders bezeichnend für den Volksglauben und dem Deuten teuflischen Wirkens, denn die Maus, welche durch Zufall aus ihrem Versteck gekommen war, wurde ohne Bedenken für den Teufel gehalten, und die Gase, welche der Inquisitin dann infolge ihrer Tortur entwichen, wurden als nichts anderes gedeutet, als dass die höllische Majestät aus dem Körper der Beschuldigten austrat. Eine Ansicht, die die Beschuldigte geteilt zu haben scheint, da sie unmittelbar darauf behauptete, der Teufel sei von ihr gewichen. Folterprotokoll aus dem Jahre 1672 betreffend einer Frau Lips zu Betzisdorf in Oberhessen. Hierauf ist ihr nochmals das Urteil vorgelesen worden und erinnert worden, die Wahrheit zu sagen. Sie ist aber beständig bei dem Leugnen geblieben, hat sich lieber herzhaft und willig ausgezogen, worauf sie der Scharfrichter mit den Händen angeseilt und wieder abgeseilt hat. Die peinlich Beklagte hat gerufen, »O wehe, o wehe«, hat laut gerufen, »O wehe, o wehe, Herr im Himmel, komme zu Hilfe.« Die Zehen sind angeseilt worden, sie hat um Rache gerufen. Die spanischen Stiefel sind ihr aufgesetzt, die Schraube auf dem rechten ist zugeschraubt, ihr ist zugeredet worden, die Wahrheit zu sagen. Sie hat aber darauf nicht geantwortet. Die Schraube auf dem linken Bein wurde nun auch zugeschraubt. Sie hat gerufen, sie kenne und wüsste nichts, hat gerufen, sie wüsste nichts, hat um das jüngste Gericht gebeten, sie wüsste ja nichts, hat gelacht und in sich geredet, sie wüsste und kenne nichts. Die linke Schraube wurde noch mehr angezogen. Als die peinlich Befragte wieder aufgezogen wurde, hat sie gerufen, »Du, lieber Herr Christ, komme mir zu Hilfe. Sie kenne und wüsste nichts, wenn man sie schon ganz tot arbeite.« Daraufhin wurde sie noch höher aufgezogen. Ganz still ist sie dann geworden und hat gesagt, sie wäre keine Hexe. Die Schraube auf dem rechten Bein wurde zugeschraubt, worauf sie »O wehe« gerufen habe. Es ist ihr zugeredet worden, die Wahrheit zu sagen. Sie ist aber dabei geblieben, dass sie nichts wüsste, worauf sie wieder niedergesetzt worden ist. Die Schrauben wurden wieder zugeschraubt, da hat sie geschrien, »O wehe, o wehe!« Als das rechte Bein weiter zugeschraubt wurde, ist sie stille geworden und hat nichts antworten wollen. Wieder zugeschraubt hat sie laut gerufen und ist dann wieder stille geworden und hat gesagt, sie kenne und wüsste nichts. Beim nochmaligen Aufziehen hat sie gerufen, »O wehe, o wehe!« Sie ist aber bald ganz stille geworden, ist wieder niedergesetzt und ganz still geblieben. So wurden die Schrauben aufgeschraubt. Es ist ihr vielseitig zugeredet worden, sie ist dabei geblieben, dass sie nichts kenne und wüsste. Die Schrauben wurden höher gesetzt und zugeschraubt, nun schrie sie laut, dass ihre Mutter unter der Erde ihr zu Hilfe kommen sollte. Daraufhin ist sie bald ganz still geworden und hat nichts reden wollen. Es wurde härter zugeschraubt, worauf sie angefangen hat zu kreischen und gerufen, sie wüsste nichts. An beiden Beinen wurden die Schrauben höher gesetzt und daran geklopft, da rief sie wieder, »Meine liebe Mutter unter der Erde, o Jesus, komme mir zu Hilfe!« Als sie am linken Bein zugeschraubt wurde, rief sie, sie wäre keine Hexe, das wüsste der liebe Gott, es wären lauter Lügen, die von ihr geredet worden sind. Die Schraube am rechten Bein wurde weiter zugeschraubt, sie fing an zu rufen, aber stracks ist sie wieder ganz stille geworden. Hierauf ist sie von dem Meister hinausgeführt worden, um ihr die Haare vom Kopf zu machen. Nachdem ihr die Haare abgeschoren, ist sie wieder an Händen und Füßen angeseilt worden. Abermals wurde sie aufgezogen, da hat sie geklagt und laut gerufen, dann ist sie wieder ganz still geworden, gleich als wenn sie schliefe. Indem fing sie wieder an zu reden. Die Schraube am rechten Bein wurde wieder zugeschraubt, da hat sie laut gerufen, die linke Schraube wurde auch zugeschraubt, wieder hat sie geschrien und ist stracks ganz still geworden und dabei hat sie ihren Mund stark zusammengepresst. Am linken Bein zugeschraubt, worauf sie gesagt, sie wüsste von nichts, wenn man sie schon tot mache. Besser zugeschraubt am rechten Bein, sie gekreischt, endlich gesagt, sie könne nichts sagen, man sollte sie auf die Erde legen und totschlagen. Am linken Bein zugeschraubt, auf die Schrauben geklopft, härter zugeschraubt, nochmals aufgezogen, dann endlich ganz losgelassen. Der Scharfrichter Meister Christoffel gab noch zu Protokoll, als er der peinlich Beklagten die Haare abschnitt, sie an seinen Sohn begehrt habe, dass man sie doch nicht so lange hängen lassen möge, wenn sie aufgezogen wäre. Frau von Lips, die so tapfer alle Qualen überstanden hatte, wurde nach dieser Folter entlassen. Aber etwa ein Jahr später meinte man, neue Beweise zu haben, und nahm sie wieder in Arrest gefangen. Die Folter wurde nun verstärkt, und sie wurde dabei 4-mal aufgezogen und 16-mal geschraubt. Aber mit unglaublicher Willensstärke ertrug sie wieder alle Schmerzen und Marter und konnte zu keinem Geständnis gebracht werden. Die fürstlichen Räte zu Marburg, die der Landgräfin über diesen Fall Bericht zu erstatten hatten, glaubten allerdings, dass die Standhaftigkeit der Gemarterten nur ein Werk von Zauberei sein könnte. Friedrich Spees, Cautio Criminalis, oder rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse. Den Trugschluss, den die Folter in sich trägt, hat bereits 1631 der Jesuit Friedrich Spee anonym in seiner Schrift »Cautio Criminalis« oder »Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse« veröffentlicht. Dort beschreibt er im 51. Artikel anschaulich die widersprüchliche Logik eines Folterprozesses. Trägt es sich zu, dass ein wahnwitziger Mensch von einem armen Weibe ein verdächtiges Wort geredet hat oder dass ein lügenhaftes Gerücht auf sie fällt, so ist der Anfang gemacht. Damit es aber nicht scheine, als ob man auf diesem bloßen Gerücht und ohne neue Verdachtsgründe vorgehe, so ist alsbald ein unfehlbares Anzeichen vorhanden. Entweder das Weib hat ein böses, leichtfertiges oder aber ein frommes, gottseliges Leben geführt. Im ersteren Falle ist es ein großer Grund gegen sie, denn wer böse ist, kann leicht böser und je länger, je mehr verführt werden. Ist sie aber fromm, so ist es kein geringerer Grund. Dann, sagt man, so pflegen sich die Hexen zu verstellen und wollen allezeit gern für die Frömmsten gehalten werden. Da ergeht denn der Befehl, dass man das Weib ins Gefängnis bringen solle. Zeigt sie sich nun furchtsam und erschrocken, dann ist dies wieder ein Verdachtsgrund. Dann sagt man, das böse Gewissen mache ihr bange. Fürchtet sie sich nicht, sondern vertraut auf ihre Unschuld, so sagt man, das pflegen die Hexen zu tun, damit sie als die Unschuldigen erscheinen wollen, und der Teufel macht sie so mutig. Damit es aber an weiteren Verdachtsgründen nicht mangele, hat der Hexenrichter seine Leute zur Hand, oftmals gottlose, leichtfertige Menschen. Diese müssen den ganzen Lebenswandel des armen Weibes nachspüren, wobei es kaum vorkommen kann, dass man nicht etwas finden sollte, was argwöhnische Leute auf das Ärgste auslegen und für Zauberei erklären könnten. Darum muss das Weib auf die Folterbank, wenn sie nicht schon an dem Tage der Gefangensetzung gefoltert worden ist. Es wird keinem ein Verteidiger oder auch eine eigene Verteidigung, wie aufrichtig sie auch sein könnte, gestattet. Ja, wer nur etwas reden oder mahnen wollte, dass man bei dem Prozess vorsichtig verfahren sollte, der befindet sich schon im Verdacht des Lasters und wird ein Schutzherr der Hexen genannt. Wenn nun das Weib die gegen sie vorliegenden Gründe samt und sonders ablehnt, so achtet man darauf nicht und sie muss in das Gefängnis. Wenn sie sich verteidigt, wird sie halsstarrig genannt, und wenn sie sich gut verteidigt, so ist dies ein neuer Verdachtsgrund. Man sagt, wenn sie keine Hexe wäre, so könnte sie nicht so beredt sein. Ehe sie gefoltert wird, führt sie der Henker auf die Seite und besieht sie an ihrem Körper, ob sie sich etwa durch Zauberkunst unempfindlich gemacht hätte, und damit ja nichts verborgen bleibe, schneiden oder sengen sie ihr die Haare ab. Dann wird sie gefoltert, dass sie die Wahrheit sagen, das heißt, sich für eine Zauberei bekennen soll. Sie mag anderes sagen, was sie wollte, so ist es nicht wahr und kann nicht wahr sein. Sie bekenne nun oder sie bekenne nicht, so ist es gleich. Bekennt sie, so ist die Sache klar und das Weib wird getötet. Widerrufen gilt hier nichts. Bekennt sie nicht, so foltert man sie zum zweiten, dritten und vierten Male. Verdreht nun das Weib in der Folter vor Schmerz die Augen oder starrt mit offenen Augen, so sind dies neue Verdachtsgründe. Verdreht sie die Augen, so sprechen die Zuschauer, seht, wie sie sich nach dem Teufel umschaut. Starrt sie, dann hat sie ihn gesehen. Verzieht sie nun ihre Gebärden wegen der großen Marter oder fällt sie gar in eine Ohnmacht, so rufen die Zuschauer, sie lacht und schläft auf der Folter. Sie hat ein Zaubermittel angewandt, damit sie nicht sprechen kann. Die soll man lebendig verbrennen, wie es kürzlich mit etlichen geschehen ist. Jeder sagt dann, auch die Geistlichen, sie habe keine Reue gehabt, habe sich nicht bekehren, noch den Teufel verlassen wollen. Begibt es sich, dass eine oder die andere auf der Folter stirbt, so sagt man, der Teufel habe ihr den Hals gebrochen. Dann begräbt der Henker sie unter dem Galgen. Kommt aber das Weib auf der Folter mit dem Leben davon, so legt man sie in ein härteres Gefängnis, bis sie mürbe wird. Bekennt sie aber nicht, so muss sie lebendig verbrannt werden. Nun möchte ich gerne wissen, weil sowohl die Nichtbekennen als auch die Bekennen Hexen sein und sterben müssen, wie doch ein völlig unschuldiger Mensch sich hier erretten könne. Oh, du armes Weib, worauf hast du gehofft? Warum hast du nicht gleich beim Betreten des Gefängnisses gesagt, du seist des Lasters schuldig? Zahlreich waren die Vorschriften über Dauer, Art, Exekution und Wiederholung der Folter. Ihre perfideste und schrecklichste Anwendung fand sie in den Hexenprozessen. Nachdem schon im 16. Jahrhundert sich mit Adam Tanner, Paul Leimann und Friedrich Spee einige Stimmen gegen die Folter in Deutschland erhoben hatten, fiel sie endlich im 18. Jahrhundert der Aufklärung zum verdienten Opfer. Namentlich Christian Thomasius, Cesare Beccaria, Voltaire, Josef Sonnenfels und Justus Möser hatten sich gegen sie ausgesprochen. Friedrich der Große schaffte sie 1740 ab, dann folgte Dänemark 1770, Österreich 1784 und Frankreich 1789.